Wo waren wir? Die Geschichte rekonstruiert. Ja. Väterlicherseits sind meine Vorfahren, die kamen aus Westpreußen. An die Halbinsel Krim und Ukraine haben die besiedelt damals. Das war jetzt von meiner Familie, weil da waren auch andere, die kamen aus Schwaben und was weiß ich auch und haben die Ukraine besiedelt, die Südukraine. Ja, so ist das eine lange Geschichte. Und also Deutsch hat niemand gesprochen. Du hast in deiner Jugend hast du... In meiner Jugend, ich habe dann gelernt, weil man hat ja in sich das auch unterdrückt, das Deutsche. Meine Oma, die sprach ja kein Russisch. Zu Hause hat sie mit uns Deutsch gesprochen, aber ich war 7 Jahre alt, als sie starb. Ne? Ich konnte verstehen diesen Wolgadeutsch-Dialekt, ja, aber das hat sich dann, man hat das vergessen. Und im Sommer bin ich immer zu meinem Vater und zu Oma gereist dann mit meiner Schwester und Bruder. Das waren 500 Kilometer, das machten wir selber alleine. Unsere Mutter setzte uns in den Zug. Dann fuhren wir diese 500 Kilometer bis Orenburg. Und da mussten wir auf einen Bus umsteigen. Und so war das, ja. So ein Abenteuer. Die haben da Plattdeutsch gesprochen. Das ist jetzt so Niederländisch-Niederdeutsch heißt das. Aus Ostfriesen und Holländischem so gemischte Sprache. Ein ganz anderer Dialekt. In dieses Gebiet, wo ihr da gefahren seid, da war das üblich, Ja, und das habe ich dann später gelernt. Ich hatte dann später auch einen Mann aus diesen Siedlungen geheiratet, meinen ersten Mann. Und meine älteste Tochter, die spricht sehr gut Plattdeutsch, viel besser als ich. Und die wohnt in Herford. Ich spreche ein sehr schlechtes Plattdeutsch. Das Wolgadeutsch habe ich neu gelernt im Übergangsheim, als wir nach Deutschland eingewandert sind. Da waren sehr viele alte Leute aus Kasachstan und anderen Gebieten und die sprachen diesen Dialekt. Und dann ist mir das wieder alles so eingefallen. Und manchmal spreche ich das mit einer Verwandten, nur mit ihr kann ich diesen Dialekt noch manchmal sprechen, sonst nicht. Ich habe niemanden hier, die diese Sprache spricht. Sag nochmal, war das ein ländliches Gebiet? Habt ihr Landwirtschaft gemacht oder was haben die Erwachsenen, was haben die getan? Vor dem Krieg meinst du? Das sind überwiegend Bauern gewesen. Die viele wurden dann enteignet. Ja, und damals auch schon verschleppt viele, zum Beispiel väterlicherseits. Mein Urgroßvater, der hatte sehr große Ländereien und große Wirtschaft, hieß das so. Ich spreche noch darüber mit meinem Vater jetzt, der lebt ja noch, der ist 92 Jahre alt. Und der erzählt sehr viel. Und der wurde 1938 hingerichtet. Das ist der Urgroßvater? Mein Urgroßvater, der Großvater meines Vaters. Der besaß zu viel. Ja, der hatte zu viel wohl für dafür. Das meinte die Sowjetregierung. Ne? Die haben ihn enteignet und dann später verhaftet und hingerichtet, erschossen. Der hat Getreide produziert? Oder? Ja, die haben Getreide produziert. Das war Brachland, als sie, die sind ja dann aus der Ukraine, das ist ja noch, die sind ja immer unterwegs gewesen. 100 Jahre lang haben die in der Ukraine verbracht, dann haben die sich so vermehrt, dass die kein Land mehr bekamen. Dann sind sie nach Orenburg gezogen, manche auch nach Sibirien, ins Altai-Gebiet oder Zentralasien, wo sie noch Land fanden, weil das waren überwiegend Bauer. Und in Orenburg, das waren ja kasachische Steppen, früher gehörte das den Kasachen, und das war Brachland. Das haben sie dann urbar gemacht. Okay. Vielleicht von Nomaden? Lebten da Nomaden? Damals noch ja, das war Zarenrussland. 1890 fingen die an, diese Steppen zu besiedeln. Die waren noch Nomaden, Baschkiren zum Beispiel. Das sind also indigene Völker, die da gelebt haben. Ja. Aber durch die Sowjetmacht, das durften die nicht ihr Leben, ihr Nomadenleben weiterführen. Die mussten ansässig werden. Die durften vielleicht auch nicht ihre Sprache sprechen, weißt du das? Doch, die durften sprechen. Ah. Ja, die Deutschen am Anfang auch. Die haben ja bis Anfang des Zweiten Weltkriegs haben die ja Deutsch gesprochen. An der Wolga gab es ja sogar eine wolgadeutsche Autonomie. Da sind ja auch Hochschulen gewesen, in deutscher Sprache alles, in Saratow, Engels und wie die Städte alle hießen. Und meine Mutter hat, ich meine, 5 Jahre lang deutsche Schule gehabt im Dorf. Da wurde nur Deutsch gesprochen. Meine Tante, die mit 14 Jahren zu Zwangsarbeiten verurteilt wurde, die erzählte, dass sie gar kein Russisch konnte. Russisch wurde als Fremdsprache da denen unterrichtet und sie sagte, ich habe das nur gepaukt, damit ich gute Noten hatte, damit die Mama nicht schimpfte mit mir. Wieso wurde sie verurteilt? Waren alle Deutsche als Volksfeinde, die wurden in KZs gebracht und zu Zwangsarbeiten. Das war jetzt unter den Kriegsbedingungen. Unter den Kriegsbedingungen. Für ewige, für ewig verdammt, hieß das. Und die durften auch nie zurückkehren in ihre Dörfer. Die durften zwar zum Beispiel in die Gebiete zurückkehren, aber nicht in ihre Dörfer zurückkehren. Man hat ihnen alles weggenommen, ja. Die durften ja nur gewisse Sachen. Ich weiß nicht, wie viel die mitnehmen durften, so viel sie tragen konnten. Da wurden sie in Viehwaggons eingepfercht und nach Sibirien verfrachtet. Ja.